Vater, erhol dich nicht! Ja, ja, gut, schon. Wir auch, halbe, und eine Portion Nierenfond. Wir schaffen es erst nicht. Aber mit Zwiebelbrösel oder mit Zagschaten. Das ist ein hungriger Tischler oder so. Das sind 8 Groschen, und jetzt macht's mal einen sauberen Walzer. Das ist ein fideler Kerl. Hier da, hergeschenkt, auf meine Rechnung. Wie gesagt, das lasse ich nicht angehen, meine Herren. Hecke, du bist aus mir so. Ich bin ja nur der Oberknecht, aber ich hab $1000 gewonnen in der Lotterie. Ja. Ich traktiere ganz allein. Bravo! $1000! 200 nicht! Na schön, da werden wir so frei sein und werden es uns schmecken lassen. Ja, warum setzt ihr euch nicht da her zu unserem Tisch? Ja, mit Verlaub. Mit Verlaub. Nur nicht, Herr Vater. Ja, ja, kommt schon. Ein schlechter Zeitpunkt war es halt da jetzt, was zu gewinnen. Warum? Weil wenn man es nicht mehr anbringen kann. Wieso? Aufs Jahr kommt der neue Komet, der was die Welt zugrunde richtet. Und nachher ist der Herr Pfutsch mitsamt sein Treffer. Das muss ich sagen. Ja, reden, jetzt hat um gar nichts geschickt. Mir hat's ein Professor gesagt. Aber ich werde schon besser verstehen, wer ein Professor. Ich habe die Astronomie aus dem Birken gelernt. Ja. Und mache dabei meine Beobachtungen, wenn ich heimgehe in der Nacht. Ja, wenn du besoffen bist. Singen wir eins. Singen wir eins. Weil wir so in Kamera keine Datebus beisammen sind. Gut ist. Ich habe ein superbes Lied gemacht. Ja, raus damit. Ihr müsst wohl mitsingen. Der Text ist von mir. Nach einer Rittergeschichte frei bearbeitet. Das ist recht. Ich hab die romantischen Sachen so gern. Also schaut mal aufs Meer und singt alle mit mir zugleich. Bis dann. Eduard und Kunigunde, Kunigunde und Eduard. Ja, jetzt kommt die zweite Strophe. Die ist noch schöner. Wir ziehen alle das Kaffeehaus hinüber und ich zahle dort an jeden ein Glas Punsch. Bravo! Hey, mitgewinkt mit, hey! Musikant, mach mir mit! Ins Kaffeehaus hinüber! Dem sägert man es auch nicht an, dass er $1000 gewonnen hat. Warum? Er schaut ja dumm nur aus. Na ja, da haben wir's. So ein ungebildetes Volk hat der Glück. Ein Schneider gewinnt in seinem Leben nichts. Da habe ich nicht recht, Herr Wirt? Oh, ich bin ihm drum gar nicht neidisch. So. Ich danke Gott, dass ich die $1000 nicht gewonnen habe. Ist der Herr verrückt? Na, könnt's nicht sagen. Morgen Vormittag. Da ist die Hauptziehung und da gewinnt man $100.000. Das wäre so meine Passion. Ja, die Passion war freilich nicht schlecht. Ich gewinn's auch. Na ja. Denn meine Frau Andl hat ja das Numero dran. Ach so, na nachher ist schon gewiss. Weil aber der Herr Wirt heute noch kein Kapitalist ist, so macht's uns ein Stroh herein, dass wir uns niederlegen. Es wird so bald Tag. Aber recht gern. Oh. Mich macht's Glück nicht stolz. Der ist lieb. Hey, lass den Stroh bringen! Na also, Da haben wir unser Stroh. Und jetzt wird's schlafen. Ja, das ist ein rechter rarer Mann, der Wirt. Er ist gar nicht stolz auf den Treffer, der noch gar nicht gezogen ist. 100.000 Dollar. Es gab über 1 Million, wo es gemischt ist. Die kann ja der Mensch gar nicht versaufen. Beim besten Willen nicht. Schuster, du bist ein gemeiner Kerl. Du Schneider, Drama, nicht? Na geht's, hört's auf. Seid's ruhig und schamt's euch. Schatz, wenn ich mir recht überlege, glücklich, so was man sagt, recht glücklich, macht mir heute das viele Geld nicht. Wenn nicht noch etwas dabei wäre. Etwas... Aber du bist ein Nimmerser. Aber merkst du nicht, er ist ja verliebt. Schwachheit. Jawohl, Schwachheit. In meiner Gegenwart von Mädel und Verliebtsein zu sprechen. Da müsst ihr mich erzählen lassen. Ich könnte euch meine Amuren bataillonsweise aufmarschieren lassen. Ich war nur in eine einzige verliebt. In eine einzige, Bruder? Das ist ja gar nicht damit wert, dass man davon redet. Wie ich in der Lehre war, da war ich schon in 10 auf einmal verliebt. Mein erster Meister, muss ich erzählen, der erste Meister, zu dem ich als Gesell gekommen bin, der hat ein schönes, junges Weiberl gehabt. Also das Weiberl hat mir gefallen, ich ihr auch. Ja. War ja damals ein bildschöner Jüngling. Das muss aber schon lang her sein. Schuster. Schuster. Also einmal gibt man das Weiberl ein Bussel, da kommt der Meister dazu und der Esel hält sich drüber auf, dass mir sein Weiberl ein Bussel gegeben hat und jagt mich auf der Stelle davon. Mein zweiter Meister, also der hat 5 Töchter gehabt, ja, waren Zwillinge. Da war ich der in alle 5 zugleich verliebt. Einmal haben wir Pfänder gespielt, haben wir. Du weißt ja, das geht mit Busselgame aus. Ja, alle mal. Ja, und wie wir die Pfänder ausgelöst haben, kommt der Meister dazu, der geht her und gibt mir für eine jede Tochter 2 Watschen und jagt mich fort. Das ist 2 Watschen, ja, ist aber zu viel. Noch nicht wahr? Ich wäre hinlänglich zufrieden gewesen, wenn er mir für jede Tochter 1 Watschen gegeben hätte. Aber 2 Watschen, doch offenbarer Luxus. Ne? Jawohl. Mein dritter Meister, der dritte Meister, ja, der hat ein Geschwisterkind, hat der gehabt, von 21 Jahren. Ach, so ein schönes Geschwisterkind habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Ja. Da habe ich aber hernach eine saubere Köchin kennengelernt. Mit der bin ich durchgegangen und das Geschwisterkind habe ich sitzen lassen. Ja, meine Geschichte ist nicht so lang, aber äußerst tragisch. Ja? Erstens einmal ist mir meine Profession zuwider, denn ich habe überhaupt nur Sinn für die Astronomie und dann habe ich nichts als wie unverschuldete Unglücksfälle gehabt. Okay. In Budweis zum Beispiel, da habe ich meinen Mastercard. Warum denn? Warum? Weil ich einen Rausch gehabt habe. Also kann ich nichts davor. In Brin. Oh, ich hätte bald einen Lehrbuben zerrissen. Ja, sowas ist aber abscheulich. Ja, was soll denn ein zerrissener Lehrbub anfangen? Und gar ein Schusterbub. Kann es denn etwas Zarteres geben als ein Schusterbub? Naja, ich habe damals einen unsinnigen Haarbeutel gehabt. Also kann ich nichts davor. In München, da habe ich die Masterin gehabt. Ja, warum denn? Wir haben jede Woche Dampfnudeln gehabt. Dampfnudeln, das ist doch sehr was Gutes. Ja, aber die Nudeln haben der Master und die Masterin und wir haben nur einen Dampf gekriegt. Ich sage euch, ich habe schon so viel mal her gehabt und allzeit nur durch meine Resch. Wenn ich mir meinen Verdruss nicht versoffe, die müsste mich gerade aus Verzweiflung dem Trunke ergeben. Gute. Ja, Bruder, wer ist denn deine Geliebte, dass sie dich gar so enterisch macht? Das ist die Tochter vom reichen Meister Hobelmann in Wien. Was von dem aber geh? Schuster, den reichen Tischler, Meister Hobelmann, den musst du ja kennen. Ich bin ein Schuster, was geht denn mir Tischler an? Beleidigt's mich nicht. Na warte, ich werde dir gleich drauf helfen. Also, der reiche Tischler Hobelmann, der logiert in der... Also, pass auf, da gehst du einmal... Ja, da gehst du mal geradeaus, weißt du, dann rechts um die Ecken, ja. Dann links hinten vorüber, ja. An der Ecken Kirchen, ja. Nach der Donau hinunter. Hinunter. Ja, gut, also in Wien logiert er, nicht wahr? Aber du kennst den reichen Tischler Hobelmann nicht? Nein. Ich kenne ihn auch nicht. Du, pass auf, Lem, ja. Du weißt ich daran rot. Schau, dass du das Madl kriegst. Na, das hätte ich selber gewusst. Aber das ist ja so mein Kriegen. Ich glaube, es hat schon ein anderer. So? Dann nimmst du auch andere. Ja, das bringe ich nicht übers Herz. Oh, meine Baby. Ja, also mag sie dich oder mag sie dich nicht? Ja, das ist eben, was ich nicht weiß. Hm. Ich habe 3 Jahre bei ihrem Vater gearbeitet. Und weißt nicht, ob dich's Madl mag? Tischler, du hast Hobelschatten im Kopf. Ja, weil der Vater ist reich. Er war zwar selber immer beim Geschäft, aber die Tochter haben mir gesehen, kam alle Monate einmal zu sehen gekriegt. Na einmal, da bringt meine himmlische Peppi ihrem Vater einen schönen Kaffee in die Werkstatt. Ja. Ich schaue sie zärtlich an. Sie lässt ihre Blicke auf mich und die Schalen auf der Erde fallen. Der Vater, der gar zornigste Patron von der Welt, wirft Stemmeisen auf sie. Aber ich sehe das, halt mich vor und das Stemmeisen fährt mir zu tief in die Achsel hinein. Spektakel, Spektakel. Hast du noch nicht gehört, den Alten? Ui, war das mir geschehen war. Ja, warum nicht gar? Na, ich bin umgefallen und dann, wie ich wieder zu mir gekommen bin, war der Alte und die Peppe bei meinem Bett. Der Alte hat gesagt, ich möchte das nicht übel nehmen, es war nicht bös gemeint. Bedankt mich. Ja. Es wird sein Schaden nicht sein, hat er gesagt. Er hat meiner Tochter das Leben gerettet, bis er wieder gesund ist, wollen wir weiterreden über sein künftiges Glück. Ein paar Wochen drauf, wie ich schon wieder hergestellt war, da höre ich auf einmal, der dicke, reiche Strudel, der Wirt von Goldener Nockerl heirat. Ich frage wen? So heißt's, die Hobelmannische. Aber geh. Na, das hat mir Gnadenstoß gegeben. Denn der Meister Hobelmann hat keine andere Tochter gehabt als meine Peppi. Ja, ja, ja. Da wirst du aus Verzweiflung geredet. Aber oh. Nein, es war gerade Samstag. Der Meister hat uns ausgezahlt, da bin ich den anderen Tag in der Früh aufgestanden, hab auf einen Zettel geschrieben, Adieu Peppi, aus Bosheit heirate ich jetzt auch. Und dann bin ich fort, über Berg und Tal, ohne Pfirti Gott und ohne allen. Und so flaniere ich jetzt schon über 2 Jahre in der Welt herum. Ja, ich hätte den Alten und das Mädel gehabt und hätte den Wirten geheirat. Was hättest du? Nein, Mann, ich hätte den Alten und den Wirten gehabt und das Mädel hätte ich geheirat. Ah ja, das schon, ja. Ja, mit mir ist aus. Ich hab nichts mehr zu hoffen. Ich lauf halt so mit, solange es sein muss. Und ich sauf halt so mit, solange es sein muss. Ach, ich hätte jetzt einen Gust auf astronomische Beobachtungen. Mich hat's gemischt, ein bisschen duselig gemacht. Du, Schneider, du, hörst. Was gibt's denn? Was ist? Geh, Schneider, sei so gut. Wenn ich durstig bin, dann weck mich auf. Ja? Na, wann bist du denn durstig? Oliver, weck mich nur auf. Ich hab schon seit ein paar Jahren keinen Schlaf mehr. Dann wird's jetzt nicht bald still sein. Peppi. Peppi. Nur gemischt's. Weil der Komet kommt. Das war der kuriose Traum. Wie war das? 7359. Na, wenn ich es noch nicht vergiss. Na gut. Ich merke mir schon bis morgen. Na, das lässt mir keine Ruhe. Ich muss was da aufschreiben. So kommt da wieder nichts. Hey, Hansmann! Hansmann! Der schluft er fest. Hey, Schneider! Was ist denn? Du hast doch keine Kreiden? Also ich glaube nicht. Zu was denn? Mir der Nummer träumt. Ein Nummer hat er träumt? Ja, Nummer 7359. Ja, und mir hat auch ein Nummer träumt. Es war 7359. Ja, aber das ist ja dasselbe. Ja, das ist dasselbe Nummer. 7359. Na, du, jetzt hört er. Brüderl, hört er das an? Was hast du gesagt? Mir war wie ein Traum. Ja? Weil es war in einem ganzen Nebel von gemischt, auf einmal erschienen war das Nummer 7.359. Das gehört was natürlich zu alle drei, den nämlichen Traum. Auf Christi ist uns gerade das Glück bestimmt. Aber wie können wir denn was gewinnen, wenn wir kein Los haben? Wenn's Glück will, dann braucht man kein Los. Morgen eurerseits. Morgen. Kaufen die Herren Brieftaschen, Pfeifenröhren, Hosenträger. Brauchen nix. Der Boxbeutel. Aber nix. Auch noch einige Lotterielose habe ich. Die Ziehung geht gleich vor sich. Ich dürfte die Lose ja schon gar nimmer mehr verkaufen. Ja, kaufen Sie. Vielleicht gewinnen Sie heute das große Los. Probieren Sie ein Glück. Also lass uns anschauen, was sind so für Nummern? Bitte, bitte. 439. Nichts für uns. Bitte, bitte Nummer 8521. Nichts für uns. Bitte 7359. Hui, was? Der hat unser Nummer. Frag ihn, was kostet. Ja, was kostet denn das los? 6 Gulden Silber. Was? 6 Gulden Silber, hat er gesagt. Oh, hey. Das bringen wir nie zusammen. Wisst's was? Na? Schon lang man tot. Aber geh. Okay. No? Wer wird denn so grob sein, ein Menschen, den wir das erste Mal sehen? Mhm. Na, da wurde man doch kurios ausgerichtet. Nein, hingerichtet wurden wir. Mhm. Ich hab da in mein Brustfleck einen Dollar eingenäht. Ja, ich hab auch 6 neue 20er. Na ja, und da hab ich das ein 5,20er halt. Hm? Da ein 2,10er. Na, wie ist's? Kaufen's die Herren? Ja, so da ist ein Dollar vom Schuster und ja. Da sind 6 neue 20er. Von mir. Bitte, der Dollar ist von mir, damit keine Irrungsschicht. Also, da ist der Dollar von Schuster. Ja. Da, das sind die 6,20er. Die von mir, ja. Ja. Und da sind 5,20er und die 2,10er von Schneider. Jetzt hör mich los. Also, da haben sie's. Ja, ich wünsche, dass sie damit gewinnen. Schaffen sie ein anderes Mal. Kompliment, meine Herren. Wiederschauen. Das ist eigentlich schade ums Geld. Das gab er dann Kanonenrausch. Aber nein, das wird sich kurios rentieren. Na, wer es glaubt, wird selig. Ja, um wie viel ist denn die Ziehung? Na, gleich danach fängt's an, hat er gesagt. Und ich hab da jetzt einen Durst. Ja, da hilft nichts. Jetzt heißt's warten. Mhm. Was träumen's denn da? Na, die Ziehung geht schon los. Tischler, was machst denn du wieder für triebselige Faxen? Das ärgert mich von dir. Na, mein Pepi ist mir eingefallen. Aber es macht nur einen Bremsle. Es ist gleich vorbei. Das ist ja entsetzlich! Was ist denn? Das ist unbegreiflich! Ich hab den Haupttreffer! Was? Nee! Ich hab am ersten Zug war er heraus. Nummer 7359. Mich trifft der Schlag. Ja. Den Treffer haben wir. Den Treffer haben wir. Da ist es los, was wir gerade gekauft haben. Jetzt wollen wir es uns lustig machen. Also alle Tischler von der ganzen Stadt sind eingeladen. Ja, wir. Alle Schuster vom ganzen Land. Aber warte. Alle Schneider von der ganzen Welt! Juhu! Juhu! Ja, jetzt sagt's mir aber, Kameraden, was fangen wir mit unserem Reichtum an? Da gibt's ja gar keinen Zweifel. Also, ich hab meinen Plan. Oh, ich auch, aber nur Nobel. Ja, und ich hab eine ganz eigene Idee. Ja? Ich reise nach Wien, morgen in aller Früh. Finde ich meine Peppi noch ledig, so bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Ist sie verheiratet? Na, dann nutzt mir mein ganzer Reichtum nichts. Da, Da geht er nach Haus, baue ein Spital für unglückliche Tischlergesellen und da lege ich zuerst mich selber hinein und stirb auch drin. Nein, nein, also dieser Plan ist mir zu traurig. Ich werde von nun an mehr Don Juan als Schneider sein. Und ich hab gar keine andere Leidenschaft als die Astronomie. Drum gewinne ich mir jetzt das Bier so auf den Mond und verlege mich von heute an bloß auf den Wein. Na ja, aufs Jahr geht ja eh die Welt zugrund, also ziehe ich heuer noch von einem Weinkühl einen anderen und führe so ein zufriedenes, häusliches Leben. Ja, aber mir ist leid, dass wir auf die Art nicht beisammenbleiben können. Ja, auseinander müssen wir. Aber wie einer vom anderen hört, dass er im Unglück ist. Ja, aber von Unglück kann ja gar keine Rede sein, was der Mensch an Treffer gemacht hat. Wenn's halt aber doch der Fall ist, so wollen wir einer dem anderen beistehen. Die Hand drauf. Gilt einmal. Und heute was Jahr. Am heutigen Tag, an dem Gedächtnistag unseres Glücks, kommen wir alle drei in Wien zusammen beim Meister Hobelmann. Ja, das machen wir. Das machen wir. Dort bin ich entweder glücklich oder ihr erfahrt, wo ich in meinem Unglück zu finden bin. Gilt detto.